Zeuge Erich Markowitsch, Deutschland. Minister für Industrie in der DDR, 51 Jahre. 133. Verhandlungstag, 4.2.1965. Dass ich Ihre Aussage auf ein Tonband nehme zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts. Bitte ja. Schön. Herr Zeuge, Sie sind, wie ich aus dem Antrag des Rechtsanwalts Dr. Kaul lese, in Auschwitz gewesen. Ich war nur wenige Tage in Auschwitz. Die größte Zeit meiner Haftzeit war ich im Buna-Lager Monowitz. Ja, nun, Monowitz gehörte ja an sich auch zu Auschwitz, zu dem, im weiteren Sinn des Wortes, nicht? Und wir wollen doch zunächst einmal feststellen, wann sind Sie denn nach Auschwitz gekommen? Nachdem ich im Jahre 1933 verhaftet wurde und vor dem Hanseatischen Sondergericht wegen meiner politischen Vergangenheit verurteilt wurde, kam ich nach der sogenannten Verbüßung meiner Strafe in das Konzentrationslager Sachsenhausen. Wann war das? Das war im Jahr Ende 1939, im Oktober 1939. Also nach Kriegsbeginn? Jawohl. Oktober 1939. Wann war das Urteil? Das Urteil war im Februar 1934. Ach, das Urteil war schon 1934? Jawohl. 1933 wurde ich verhaftet. Ja. Vom Hanseatischen Sondergericht. 1936 wurde ich in der damaligen Strafanstalt von der Gestapo verhaftet, wegen illegaler Arbeit und Solidaritätsaktionen. Also Sie haben nach dem Urteil des Hanseatischen Sondergerichts, haben Sie von 34 bis 36 in Haft gesessen? Jawohl, in Hamburg-Fuhlsbüttel. In Fuhlsbüttel, ja. Und 36 wurde ich im Zuchthaus damals verhaftet. Sollten Sie denn entlassen werden? Nein, meine Strafe war nicht rum. Wann wäre die Strafe rum gewesen? 1938. 1938. Ja. Und 36 wurden Sie aus dem Zuchthaus herausgenommen? Jawohl, von der Gestapo verhaftet, wegen illegaler Tätigkeit mit einer Gruppe von Antifaschisten. In dem Zuchthaus? Im Zuchthaus. Ja, ich meine, soll die illegale Tätigkeit sich innerhalb des Zuchthauses abgespielt haben? Ja. Wegen dieser Tätigkeit wurden Sie 36 verhaftet, also nicht verhaftet, kann man nicht sagen, Sie waren ja verhaftet, und weggenommen jedenfalls aus dem Zuchthaus. Ich wurde wieder in das Konzentrationslager Fuhlsbüttel überführt. Ja. Verblieb dort unter den damaligen Bedingungen, ich brauche sie ja nicht zu schildern. Ja. Ungefähr 4 Monate, kam wieder zurück und dann 38 vor einem Kammer des damaligen Volksgerichtes in Hamburg zu einem neuen Prozess wegen Vorbereitung zum Hochverrat und illegaler Arbeit im Zuchthaus. Fuhlsbüttel. Ja. In diesem Prozess wurde ich freigesprochen mangels Beweise mit der gleichzeitigen Maßgabe durch die Gestapo anschließend an diesen Prozess. Die Aussagen und die Entscheidungen des Gerichts interessieren uns nicht. Wenn Sie Ihre Strafe verbüßt haben, werden wir Sie in das Konzentrationslager überführen. Und das geschah dann Ende 1939. Ja, nun verstehe ich eins nicht recht. Also 38, sagten Sie vorhin, wäre an sich Ihre erste Strafe verbüßt gewesen. Entschuldigen Sie, ich muss mich etwas berichtigen. Das war ungefähr Anfang 39. Die Zeit, die ich dort in dem Konzentrationslager saß, wurde auf die Strafzeit nicht angerechnet. Sodass Sie also nach dem Freispruch im Jahr 38 noch einen Teil von der ersten Strafe zu verbüßen hatten. Jawohl, so war das. Und dann sind Sie nach restloser Verbüßung der ersten Strafe, trotz Freispruch im zweiten Fall, von der Gestapo festgenommen und wohin verbracht worden? In das Konzentrationslager Sachsenhausen. Das war 39 im Anfang. Nicht im Anfang 39, sondern im dritten Quartal 39. Im dritten Quartal. Dritten Quartal. Ich verblieb erst einige Zeit wieder in Hamburg, nicht in der sogenannten Polizeihaft, yeah. Kam dann über Berlin, verblieb hier einige Zeit, bis ich dann mit einem Wagen nach Sachsenhausen überführt wurde, mit noch einer Anzahl anderer Häftlinge. Und wie lange waren Sie in Sachsenhausen? Bis zum 22. Oktober 1942. Bis zum 22. Oktober 1942. Und kam dann nach Auschwitz? Nach Auschwitz. Ja. Und nun wollen Sie uns doch vielleicht mal ganz kurz schildern, wie sind Sie nach Auschwitz gekommen, mit einem Sammeltransport oder? Wir kamen mit einem Transport von ungefähr circa 500 Häftlinge aus dem Konzentrationslager Sachsenhausen nach Auschwitz, verblieben dort 4 Tage. Ja, Moment, nicht so schnell. Wie Sie nun hinkamen nach Sachsenhausen, sind Sie da mit LKWs hingebracht worden oder mit dem Eisenbahnzug? Mit nach Auschwitz oder ja. Nach Auschwitz? Ja. Mit dem Eisenbahnzug ja. Bis nach Auschwitz. Und zwar nicht, da wir registrierte Häftlinge waren, wir kamen an in der Stadt Auschwitz, das heißt auf dem Bahnhof Auschwitz-Stadt. Personenbahnhof. Ja, oder Güterbahnhof, ja. Wahrscheinlich Abstellgleis, ja. Ja. Und wurden dann zu Fuß ja, durch ins Lager der Stadt in das Lager Auschwitz geführt. Mhm. Und im Lager Auschwitz, da kamen Sie zunächst ins Stammlager. Wir kamen dort in das Stammlager, soweit ich mich heute noch entsinne, war das Block 6b. Ja. Nun hätte ich eine Frage noch. Sind alle 500 Häftlinge, ungefähr 500 Häftlinge, in das Stammlager eingeführt worden? Auf dem Transport gab es einige Tote, inklusive ja. dieser toten Häftlinge, die entsprechend mit den Schwächungen und so weiter um das Leben kamen. Sind alle 500 Häftlinge dieses Transports. Sind also keine Selektionen vorher stattgefunden? Doch, die Selektion fand dann statt in der Aussonderung vor dem Abtransport in das Huna-Lager Monowitz. Ja. Herr Präsident, darf ich bitten, den Zeugen zu erinnern, Ihnen die Aussagegenehmigung, die er. Ach, entschuldigen Sie. Ja, bitte sehr, der Ordnungshalber. Ja. Gestatten wir Ihnen. Nicht für notwendig. Ich möchte das hier erklären, denn die Aussagegenehmigung bezieht sich nur auf Beamte der Bundesrepublik, ja. Nicht auf Beamte irgendwelcher anderen. Aber für, da der Zeuge Minister der Deutschen Demokratischen Republik ist, bezieht sie sich auf ihn. Auch ja. Nämlich zugleich für die Genehmigung, hier vom Gericht vernommen zu werden. Es gibt nämlich eine Bestimmung der Strafprozessordnung, die ausdrücklich in der DDR bestimmt, dass Mitglieder des Ministerrats an ihrem Aufenthaltsort vernommen werden müssen. Nach die Bestimmung haben bestimmt nicht hier Gültigkeit. Nun ja, also meine Herren, es schadet ja doch gar nichts. Wir haben nun diese Aussagegenehmigung und damit sind die Gemüter ja wohl wieder zufrieden. Ja? Darf ich trotzdem ja. darauf aufmerksam machen, dass selbstverständlich meine Anwesenheit als Mitglied der Regierung erfordert die Zustimmung des Vorsitzenden des Ministerrates der DDR. Naja. Sonst würde ich heute hier nicht sitzen. Da wären Sie vermutlich gar nicht hierher gekommen, nicht? Bitte schön. Wie auch die Eheleute rum leider nicht hierher kommen konnten. Das haben wir gerade eben festgestellt und haben das sehr bedauert, dass die Zeugen keine Ausreisegenehmigung bekommen haben. Nicht, Herr Direkt, Herr Präsident, dann bitte ich doch den Herrn Staatsanwalt, den Brief Ihnen zu übergeben zur Verlesung, den er von dem Herrn Generalstaatsanwalt der DDR bekommen hat. Ja. Und es ist ein Verfahren eingeleitet worden. Weil sich der Schwager, ich habe nicht hier dazu Stellung genommen, weil es weder weil der Angeklagte Papesius, für den der Antrag gestellt ist, nicht von meiner Nebenklagerfassung, nicht von der von mir vertretenen Nebenklage erfasst wird. Ich bin aber über Folgendes unterrichtet worden. Der Schwager des Papesius, der auch jetzt DDR Zeuge hat, oder etwas, hat er hat sich mit dem Ehepaar in Verbindung gesetzt. Zu gleicher Zeit hat sich der Eifler mit Ihnen in Verbindung gesetzt. Und insoweit ja. hat das, was der Herr Laternser gesagt hat, absolut Berechtigung. Begünstigung wird in der Deutschen Demokratischen ja. Republik nämlich verfolgt. Ja, also meine Herren, wir verhandeln jetzt nicht über die Rechtmäßigkeit oder Unrechtmäßigkeit der Ausreisegenehmigungsverweigerung, sondern wir verhandeln eben über die Vernehmung des Zeugen Markovic. Und wir wollen jetzt fortfahren. Herr Zeuge, wir waren bei der Ankunft in Auschwitz. Und zwar sagten Sie eben, Sie seien mit den Häftlingen, die bei der Ankunft in Auschwitz noch überlebend gewesen seien, ins Lager, ins Stammlager geführt worden. Können Sie uns sagen, oder wissen Sie es überhaupt, warum diese 500 Häftlinge von Sachsenhausen nach Auschwitz gebracht worden sind? Es hieß, sie sollten zu einem Arbeitseinsatz in ein Lager kommen. Und es war dort schon bekannt, dass es sich um das Brunner Lager handeln sollte. Mehr war nicht bekannt. Ja, also Sie sollten, das ist für mich von Bedeutung, Sie sollten als Arbeitskräfte dorthin kommen. Wir sollten als, so wurde jedenfalls von der damaligen sogenannten SS-Leitung in Sachsenhausen beim Abmarsch zum Ausdruck. Zum Ausdruck gebracht. Das heißt also nicht etwa, oder ich will so fragen, die Häftlinge, die da überführt wurden, waren die in einer körperlichen Verfassung, die gemessen an der körperlichen Verfassung der übrigen Häftlinge besser, schlechter oder normal war? Ich möchte so sagen, es waren an und für sich schon vorausgesuchte Häftlinge, die noch einigermaßen unter den damaligen Umständen als arbeitsfähig hätten angesehen werden können. Das heißt, also ich frage Sie aus dem Grund, es scheidet wohl aus die Vermutung, dass diese Häftlinge nach Auschwitz gebracht worden sind, um direkt vergast zu werden, sondern wenn Sie sagen, sie sollten zur Arbeit dort eingesetzt werden, war das dem Zustand, dem Kräftezustand der Häftlinge entsprechend glaubhaft? Das schien so. Schien so. Nun, Sie sind also hingekommen und sind in Auschwitz in welchen Block eingeliefert worden? Sie sagten eben... Ich glaube, 6B war es, ja. 6B. Das war also ein Block, der belegt war mit einigen Etagen, der nur praktisch, wo wir nur eine kurze Aufenthalt dort nahmen. Ja. Bekamen Sie in Auschwitz eine Häftlingsnummer? Jawohl. Wurde die eintätowiert? Jawohl. Wurde eintätowiert? Jawohl. Ich bin vielleicht im Irrtum, ich weiß nicht, aber mir ist im Augenblick so, als ob zur damaligen Zeit reichsdeutsche Häftlinge noch nicht eintätowiert waren. Nein, es war so, da mein Vater jüdischer Abstammung war, fiel ich danach nach der... Nachdem die Gestapo nach meiner Verhaftung wurde mir erklärt, dass ich unter die sogenannten Nürnberger Gesetze fiel, ja, und entsprechend der jüdischen Abstammung meines Vaters bekam ich dort die... Und welche Nummer bekamen Sie? 70.110. 70.110? Jawohl. 110. Nun, nachdem Sie also eine ganz kurze Zeit in diesem Stammlager 6b waren, sind Sie nach Monowitz wohl gekommen? Ja, ich muss allerdings aufmerksam machen, dass dort die erst, bevor der Abtransport nach Monowitz-Buna stattfand, die erste Selektion, das heißt, eine Aussonderung von Häftlingen erfolgte. Ja, ich kann mich an die genaue Zahl nicht erinnern, aber es waren über 100. Es waren? Über 100. Über 100. Und können Sie uns diese Selektion näher schildern? Und insbesondere vielleicht angeben, wer an dieser Selektion beteiligt war. Ich könnte nicht richtig aussagen, wenn ich heute konkret angeben könnte, wer an dieser Selektion beteiligt war. Ja. Es war so, dass der ganze Block antreten musste. Ich kann mich auch heute auf die Örtlichkeiten dort nicht mehr musste genau wissen. Musste er im Freien zwischen zwei Blocks antreten? Morgens, abends. Das war in der Dämmerung am Spätnachmittag. Am Spätnachmittag. Ja. War da im Allgemeinen Appell oder mussten da alle Blocks zum Appell antreten oder war das eine Aktion für Ihren Block allein? Das war nur eine Aktion dieses Transportes. Dieses Transportes. Am Spätnachmittag sind Sie angetreten? Spätnachmittag angetreten und nackend ausziehen. Dort waren also einige SS-Chargen und auch im sogenannten Kittel, weißen Kittel, SS-Chargen anwesend und es wurde sortiert nach links und rechts. Und diese Häftlinge, die damals aussortiert wurden, kamen mit uns nicht wieder auf den Block. Die kamen sofort nicht mehr auf den Block? Kamen sofort nicht mehr auf den Block. Ja, nun waren Sie ja zunächst nackt, Sie mussten sich erst wieder anziehen. Jawohl. Und wurden dann abgeführt? Sie wurden gesondert, wir wurden als diejenigen, die zum Arbeitseinsatz, also das wissen wir heute, kommen, sollten, mussten uns wieder anziehen, mussten in den Block und wurden dann am nächsten Tag von dem Block aus nach Auschwitz abtransportiert, nach Buna abtransportiert. Und die anderen? Ich kann nicht sagen, wo sie geblieben sind, aber es ist heute klar, dass sie ja, nach Birkenau übergegangen sind. Nun, die restlichen, Ja, Sie wissen also nicht, wer das gewesen ist, und das ist auch sehr glaubhaft, denn Sie konnten ja nach Ihrer Ankunft nicht sofort wissen, wer da all tätig war, und Sie konnten ja die Namen gar nicht kennen und die Persönlichkeiten auch nicht. Das ist also durchaus verständlich. Wer also die Selektion durchgeführt hat, wissen Sie nicht. Wer sie angeordnet hat, wissen Sie vermutlich auch nicht. Nein. Dann sind Sie nach Monowitz gekommen. Ja. In Monowitz waren ja schon Häftlinge vorhanden, wie Sie hinkamen. Es war ein kleines Kommando in diesem Lager bereits anwesend. Wie viel ungefähr? Also ich schätze circa 400 Personen. Also in die Hunderter. 300 bis 400 Leute waren dort schon anwesend und Sie kamen dann mit einigen hundert noch dazu. Jawohl. Wie waren Sie dort untergebracht in Monowitz? Ich muss sagen, dass dieses sogenannte Lager dort im Aufbau begriffen war. Es waren erst wenige Baracken, keine richtigen Straßenverhältnisse. Die Baracken, die dort existierten, standen scheinbar schon länger. Wir kamen dort in Holzbaracken, heute geschätzte Länge 30, 35 Meter, abgeteilt in zwei Räume mit einem Mitteleingang und lagen dort mit eingerichtet mit dreistöckigen Betten, die allerdings überbelegt waren und wurden dort erst einmal einquartiert. Der weitere Hergang war, dass wir zuerst nicht zur Arbeit ausrückten. Nicht zur Arbeit ausrückten, ja. Sondern im Lager verblieben. Erst dann, die damit beschäftigt waren, sehr schwere Lagerarbeiten zum Aufbau des Lagers selbst mit durchzuführen. Wobei uns dann bekannt wurde, dass das Lager auf eine circa Stärke von vielen tausend Häftlinge gebracht werden sollte und die einzelnen neu zu errichtenden Blocks waren bereits abgesteckt. In diesem Arbeitseinsatz, der also im November dort stattfand, schieben Sie ein bisschen vor das Mikrofon, ja. Aufgrund der sehr mangelhaften Ernährung und der Erkräftung der Häftlinge schon viele Häftlinge krank. Und bereits kurz nach unserer Ankunft und nach der Tätigkeit, die ersten Selektionen, ich kann mich heute nicht mehr auf das genaue Datum besinnen, November, Dezember durchgeführt. Und zwar aus diesem Transport, der aus Sachsenhausen und Buchenwald gekommen war. Das heißt also aus Ihrem Transport und dem, der schon da gewesen war? Ja. Ja, nun würde mich interessieren, wissen Sie noch, wie Ihr damaliger Blockführer hieß? Ich muss sagen, ich habe dann nur sehr kurze Zeit auf dem Block selbst gelegen. Mhm. Ich kann mich an den Namen des Blockführers nicht erinnern, da ich wenige Zeit später in den Krankenbau als Ambulanzpfleger kam. Als Ambulanzpfleger? Ja. Aha. Und in diesem Krankenbau war da ein Arzt? In diesem Krankenbau kam vom Stammlager Auschwitz mehrere Ärzte. Der SS, Endres, Fischer, Kitt, nur um einige zu nennen. Und ständig anwesend war der sogenannte Oberscharführer SDG, Sanitätsdienstgefreite, Neubert. Neubert. Und ab wann ungefähr? Von Anfang an oder? Neubert war, ist mir von Anfang an dort auf dem Buna-Lager bekannt, bis kurz vor dem Abmarsch. Das heißt, bis kurz vor der Räumung des Lagers. Mhm. Bei der Räumung des Lagers war Neubert selbst nicht mehr im Lager. Also Sie kamen November, Dezember 1942 in diesen Krankenbau. Jawohl. Woraus zu entnehmen ist, oder berichten Sie mich, wenn ich mich irre, dass Sie dann auch den Neubert erst kennengelernt haben. Jawohl, ich habe Neubert im Krankenbau kennengelernt. Im Krankenbau. Und Sie sagen, ich wurde damals dem Lagerarzt und Neubert vorgestellt, bevor ich dort im Krankenbau arbeiten durfte. Und welchem Lagerarzt wurden Sie vorgestellt? War das ein Bestimmter oder war das einer von denen, die von Auschwitz kamen? Das war ein Lagerarzt, der von Auschwitz kam. Ja, das war, soweit ich mich noch entsinne, glaube ich, Entriss. Entriss, ja. Hatten Sie auch Häftlingsärzte dort? Es gab auch Häftlingsärzte. Kennen Sie da noch einige Namen? Oh ja. Professor Dr. Weitz. Ja. Dr. Lubitsch. Ja. Dr. Kuenka. Ja. Dr. Kostas. Naja, das genügt mal. Es waren also jedenfalls Häftlingsärzte da und die unterstanden wiederum dem Sanitätsdienstgrad Neuwirth. Nein. Es gab einen Lagerältesten des Krankenbaus. Lagerältesten, und wer war das? Das war zuerst Ludwig Wörl. Ja. Anschließend ein gewisser Schuster. Dann einen heftigen Budjacek. Ja, das war also der Lagerältester, aber als Lagerältester war er auch wiederum ein Gefangener. Als Lagerältester des Krankenbaus war, wie gesagt, Ludwig Wörl und der SGG Neuwirth interessierte sich selbstverständlich für die dort eingesetzten oder freigestellten Personen. Ja, aber es war natürlich klar, dass er seine Tätigkeit versuchte, über den Lagerältesten auszuüben. Mit Ausnahme mit der Ambulanzpfleger, die natürlich den direkten Kontakt durch die Anwesenheit von Neuwirth in der Ambulanz hatte. Ja. Sie blieben in dieser Ambulanz bis zur Räumung 1945? Ich blieb im Krankenbau bis zur Räumung 1945, allerdings zum Schluss nicht mehr in der Ambulanz, sondern in einer sogenannten chirurgischen Abteilung. Und wie wurden Sie abtransportiert? Das war im Mitte Januar, so um den 15., 17. oder 18. Januar, also ich, das Datum, den Tag will ich mich nicht festlegen, wurden wir zu Fuß abtransportiert vom Lager. Wir Pfleger des Krankenbaus versuchten, möglichst viel Medikamente für die Rettung von Menschen mitzunehmen und dann auch eine Tragware und marschierten in Richtung Gleiwitz zu Fuß. Von dort wurden wir in einem furchtbaren Chaos, das sich dort befand, in offenen Kohlenwaggon bei sehr starker Kälte, 10 bis 15 Grad, die damals herrschten, abtransportiert. Richtung war uns damals nicht bekannt, heute kenne ich sie. Unter den furchtbarsten Bedingungen, da dauernd umrangiert wurde und wegen Verstopfung der Strecken und so weiter, wir nach vielen Tagen, nach mehreren Tagen, es war fast eine Woche, mit vielen Toten, die unterwegs verhungert sind oder von der SS aufgrund ihrer Schwäche erschossen und ermordet wurden, nach Buchenwald transportiert. Nach Buchenwald, mit diesem Zug. Nun, Herr Zeuge, es ist nun unter Beweis gestellt worden, dass Selektionen durchgeführt wurden, die die arbeitsfähigen Häftlinge aus den für die Arbeit im Buna-Werk tätigen Arbeitskommandos auszusondern gehabt hätten. Wollen Sie uns bitte mal sagen, wie das mit diesen Selektionen war? Im Buna selbst? Ja. Wenn ich erst allgemein sprechen dürfte. Es gab drei Formen. Das erste war, dass beim Ausmarsch der Kommandos am Tor durch die dortigen Arbeitsdienstführer bzw. SS Häftlinge, die körperschwach waren und nicht mehr richtig gehen konnten, herausgeholt wurden, die dann geschlossen am Vormittag dem Krankenbau zugeführt wurden zur Vorstellung zum SS-Arzt. Ich möchte erst mal so die zweite Form war, und das waren einige Großaktionen, wo im gesamten Lager, auch in den Blocks, Aussortierungen vorgenommen wurden. Und das dritte war, dass die sogenannte Entleerung des Krankenbaus wegen angeblich Belegungsdauer von 14 Tagen, da der dortige die dortige Werkleitung des Buna-Werkes nur für 14 Tage die Häftlinge im Krankenbau bezahlte, Räumungen des Krankenbaus erfolgten, mit direktem Auftrag sogar von Neubert zur Meldung an ihn, wer länger als 14 Tage im Krankenbau ist, und unter der Maßgabe, dass gerade Dürrfeld, der also in diesem Lager eine besondere Rolle spielte. Wie hieß der? Dürrfeld. Dürrfeld, ja. Der dortige damalige Bauleiter und späterer Betriebsleiter, darauf Einfluss nahm, dass sie nur arbeitsfähige Häftlinge haben wollten und sich daraus der Austausch, wie man so das schön sagte, der Häftlinge, die nicht mehr in der Lage waren, ihre Tätigkeit dort auszuüben, gegen Arbeitsfähige zu erfolgen hat. Diese Häftlinge kamen dann vom Stammlager in Auschwitz und der Abtransport der Wagen der Häftlinge, die zur Selektion bestimmt waren, erfolgten dann unter furchtbaren Bedingungen auf Lastkraftwagen, ja, eben den Weg nach Birkenau. Ja, nun wollen wir also mal anfangen mit der ersten Aderselektion. Das waren also die Selektionen, die am Tor beim Ausmarsch vor sich gingen. Wissen Sie noch SS-Leute, die damals diese Auswahl vorgenommen haben? Ja. Rackers. Bitte? Rackers. Ratters, ja. Rackers. Rackers, ja. Rackers. Ja. Zeitlang Rapportführer und andererseits Kommandoführer auf dem Buna-Werk. Ja. Eine Aussonderung wurde von Schwarz durchgeführt. Eine große Aussonderung von Schwarz, damaligen sogenannten Kommandanten, nachdem, ja, Schöttl war der sogenannte Lagerführer, ja, und später Schwarz, der so. Wie groß war das Lager damals an? Wie hoch war es angewachsen? Das Lager war fast auf 10.000 Häftlinge angewachsen. Mhm. Das heißt, es wurde dann später noch ein Zusatzlager errichtet, sogenannte Erziehungshäftlinge. Mhm. Das heißt, Menschen, die auf dem Werkgelände durch Demonstrationen der Meister und so weiter wegen angeblicher Arbeitsbummelei oder nicht anständiger Arbeit vorübergehend in Haft genommen wurden, in einem gesonderten Lagerteil, der in diesem Lager errichtet wurde. Ja. Und Schwarz war der Kommandant von diesem Lager? Der spätere Kommandant, nachdem eine sogenannte organisatorische Trennung dieser Lager vorgenommen wurde. Was wissen Sie von dieser organisatorischen Trennung der Lager? Uns ist bekannt, ich möchte gleich sagen, dass selbstverständlich im Krankenbau wir eine gute Information hatten, weil dort letzten Endes auch die Gruppe der Antifaschisten saß, von der aus eben alles versucht wurde, abzuwehren und zu retten, was an Menschen gerettet werden kann. Uns war bekannt, dass in Verbindung mit der Herausbildung des Buna-Lagers Monowitz hier sich entwickelten eine ganze Reihe anderer Lager, die zu bestimmten Betrieben gehörten und für bestimmte Betriebe arbeiten, insbesondere der Kohlengruben, Jawischowitz, Jaworschno und so weiter. Und diese Betriebe, die also in diesem Komplex für die Rüstungsindustrie arbeiteten, wurden zusammengefasst praktisch in diesem Bereich Auschwitz III als organisatorisches Kommandantenbereich. Ja. Das heißt nicht, dass Auschwitz I damit nichts mehr zu tun hatte. Ja, das wollte ich jetzt gerade von Ihnen wissen. Inwieweit waren diese Lager effektiv getrennt von Auschwitz I und inwieweit behielt Auschwitz I über sämtlichen Lagern noch, will ich mal sagen, die Oberherrschaft? Erstens, die politische Abteilung gehörte nach wie vor zu Auschwitz I. Unsere sogenannten Medikamente der SS-Apotheke holten wir nach wie vor in Auschwitz, in der geführenden SS-Apotheke. Die Stärkemeldungen des Lagers an Häftlingen, an Kranken, Toten und so weiter, ging nach wie vor von der Schreibstube, ja, das ist mir ganz genau bekannt, ja, an das Kommando Auschwitz I. An die Kommandantur oder an den Standort Edelsen? Ich möchte mich da nicht festlegen. Es gibt einen Zeugen, der heißt Walter Blass, der während dieser Zeit auf der Schreibstube gearbeitet hat, bis zum Schluss und in der Lage sein müsste, authentische Aussagen darüber zu machen. Mhm, mh, mh. Haben Sie in dieser Zeit, wo Sie dort waren, auch einmal den Angeklagten Mulka kennengelernt? Ich kann das nicht mit gutem Gewissen. Wissen Sie, wer das war? Jawohl, das war mir bekannt. Damals schon? Das war mir schon damals bekannt, sicher. Ja. Und was war Ihnen damals schon bekannt von Mulka? Mir war damals bekannt, dass Mulka bei Höss, dass Mulka in Auschwitz Adjutant war und nähere Einzelheiten über seine Persönlichkeit waren mir dabei nicht bekannt. Höss war selbst Ende Januar 1943 mit einem großen Stab von SS-Offizieren im Lager Buna-Monowitz. Ende Januar 43. Mit einem großen Stab von SS-Offizieren im Lager Monowitz, Buna. Ja. Ich kann aber nicht mit gutem Gewissen, es wurde erzählt, aber ich kann nicht mit gutem Gewissen von mir aus bezeugen, ob Mulka damals dabei gewesen ist. Sie kannten jedenfalls seinen Namen und wussten auch, welche Tätigkeit er ausübte. Ja. Nun, haben Sie von Mulka auch irgendwelche Befehle bekommen oder gesehen, Befehle, die er unterzeichnet hat oder herausgegeben hat? Ich habe keine Befehle von ihm gesehen, die von ihm unterzeichnet waren. Mir ist nur bekannt, zum Beispiel, um das mal so zu sagen, dass die Anforderungen der Kraftwagen für den Abtransport von der Häftlinge, Neubert sagte, ich muss jetzt vor zum Tor, ich muss den Adjo anrufen, um die Wagen zu bestellen. Ob er damit Mulka gemeint hat, kann ich hier nicht bezeugen, müsste der Angeklagte Neubert selbst sagen. Ja. Nun, wissen Sie, wie diese Häftlinge, will ich mal sagen, papiermäßig abgegeben wurden? Wurden da irgendwelche Listen geführt oder Befehle gegeben oder so? Oder? Über die Häftlinge, die zur Selektion kamen, wurden in der Schreibstube des Krankenbaus Listen im Auftrage des Lagerarztes in SDG unter seiner Verantwortung angefertigt. Ich möchte gleich sagen, dass die Widerstandsorganisation im Krankenbau von diesen Listen, von einem Großteil dieser Listen, Kopien gefertigt hat, um sie, egal ob wir mit dem Leben davonkommen oder nicht, einmal der Nachwelt übermitteln zu können. Das ging so vor sich, dass ein Teil der Listen, die ersten waren, soweit ich weiß, handgeschrieben, die zweiten dann mit Schreibmaschine geschrieben, in Luftschutz, in Büchsen von uns verpackt wurden, mit Gummistoff versehen und versenkt wurden in eine Kloake. Es handelte sich vor allen Dingen um Namen ungarischer Menschen, französischer Häftlinge, Italiener, Griechen, über die ganze Periode, viele Tausende von Namen. Diese Listen sind aufgefunden worden in dieser Kloake. Durch Zufall bekam ich davon Kenntnis, als ich im Jahre 1956 dienstlich in Warschau war, kam ich mit alten Kameraden zusammen und erhielten uns. Und dann sagte ich, also, dass ich im Buna-Lager war. Einer dieser, Kameraden war angestellt in einer Stelle des Justizministeriums in Warschau und erklärte, dass dort ein Packen Papiere gefunden wurden, aber sie im Moment nicht wissen, wie sie das einrangieren, ob ich mir das einmal ansehen könnte. Ich bin hingegangen, habe dort die Listen gefunden, den ganzen Packen, der dort in mehreren Büchsen verpackt, versenkt wurde. Ich war mir noch nicht ganz sicher gewesen, trotzdem also unterschriftlich dort Neubert von einer ganzen Anzahl von Listen mit versehen war, versuchte die Probe aufs Exempel zu machen. Das hing damit zusammen, dass im Mitte 1943 die politische Abteilung in Auschwitz eine Reihe von Dingen untersuchte, wo eine Gefährdung von Kameraden der illegalen Arbeit möglich gewesen wäre. Ich bekam den Auftrag, einen Weg zu suchen, in das Stammlager nach Auschwitz zu kommen und eine bestimmte Warnung zu übergeben. Vorgestellt dem Lagerarzt, solche Möglichkeiten, so eigenartig das klingt, gab es eben, dass ich dorthin ging, um mir die Mandeln herauszunehmen, trotzdem ich keine Mandelerkrankung hatte, mit einem Überstellungsschein hin zur ärztlichen Behandlung und wieder zurück. Das war organisiert auch mit der Widerstandsbewegung in Auschwitz. Wird sicher den Angeklagten Bohrer interessieren, was er, ja, wie das so vor sich ging. Und dieser Zettel, der also einer der wenigen Zettel war, oder ich möchte fast sagen, einer der einzige, wo es heißt hin und wieder zurück, befand sich zwischen diesen Unterlagen. Damit war für mich also ganz klar, da ich natürlich nicht alle, jede einzelne Liste kannte, das, im Kopf ist, hatte, ja. Das ist das Material, was dort damals... Ja, nun wollte ich nur wissen, wie nannte man eine solche Verschickung nach Auschwitz? War das eine Überstellung oder war das eine Verlegung? Diese Transporte der Selektionen waren klare Überstellungen und jeder Häftling wusste, was diese Überstellung bedeutete. Ja, nun sagten Sie eben, es waren klare Überstellungen. Offensichtlich verbinden Sie doch mit dem Wort Überstellung einen ganz bestimmten Begriff. Ja, natürlich. Ich verbinde damit den Begriff schon einmal, wie die Menschen mit der schlechtesten Kleidung versehen, das Beste zurücklassen, was man unter diesen Umständen sah, auf die Lastwagen verladen wurden. Und selbst diese, weil sie praktisch nach Birkenau gingen, das war uns bekannt. Durch die illegale Organisation war es sogar möglich, einzelne Transporte dahingehend zu verfolgen, da wir über die Verbindung immer wieder versuchten, herauszubekommen, ob diese Transporte direkt in Auschwitz I gelandet oder geblieben sind. Sie sind nicht dort geblieben. Uns ist allerdings eine einzige Selektion bekannt, die da nicht direkt ins Gas ging, in Birkenau. Das war eine solche Selektion, wo auf einem Block im Buna-Lager Fleckfieber ausgebrochen war. In diesem Block, ja, auf dem Fleckfieber herrschte, waren unter den damaligen Glockenbegriffen einige Reichsdeutsche, wenn man so damals diesen furchtbaren Nazi-Begriff erläutern sollte. Das Ergebnis war, dass dieses Kommando erst einmal in Birkenau dann auf einen Block kam und nicht direkt in einen Quarantäneblock und nicht direkt in die Gaskammer. Das ist der einzige Fall, der uns bekannt ist, wo ein Transport einer großen Selektion nicht direkt ins Gas ging. Es gab aber noch einige andere Fakten. Es gab, dass die sogenannte Sanka jeden Tag vom Stammlager I, Auschwitz I, in den Krankenbau fuhr und einzelne Kranke abholte. Das heißt also eine ständige, schleichende Räumung des Krankenbaues. Auch zum Zwecke der Vergasung? Diese Sanka legte größtenteils einige Wege zurück in das Stammlager Auschwitz I und dort, wo sie die Toten mitnahmen, nach Birkenau. Es kam vor, dass innerhalb in der Sanka sowohl Tote hineingelegt werden mussten, da auf Buna ja kein eigenes Krematorium war. Man wartet dort in der Nähe des großen Werkes, den Schein zumindest in dieser Form, dass dort also dann Häftlinge mitkamen. Ja, das waren gewöhnlich, aber dann Transporte nach Birkenau. Ja, mich interessiert Folgendes. Wir haben hier im Lauf des Verfahrens einen Unterschied gemacht bekommen zwischen Überstellungen und Verlegungen, wobei gesagt worden war, eine Verlegung, das war eine tatsächliche Verlegung, wo also ein Mensch aus einer Baracke in eine andere oder in ein anderes Lager gekommen ist. Während mit dem Begriff Überstellung lediglich gemeint gewesen sein soll, die Verbringung in die Gaskammer. Das wollte ich nur von Ihnen wissen, ob das stimmt. Ich kann hier nur von Buna widersprechen. Ja. Von Buna gab es Verlegungen, ja, in die Fürstengrube, in Jawoschno, und in andere Gruben, wo Arbeitskräfte aus unserem Lager verlegt wurden in andere Lager. Das heißt konkret zum Arbeitseinsatz Richtig. In diese anderen Lager. Ja, die also nicht umgebracht werden sollen. Dort gab es also ebenfalls wie im Buna keine direkten organisierte Abspritzungen ja. und Gaskammern ja. und eben das, was zu dieser Vernichtungsmaschinerie der Faschisten gehört. Also das waren richtig gehende Verlegungen. Das waren richtige, es wurden Kommandos zusammengestellt und es gab also auch Verlegungen, zum Beispiel, dass einige Häftlinge nach Buchenwald kamen oder ja. in ein anderes Lager. Das waren dann echte sogenannte Verlegungen. Und wie war es bei den Überstellungen? Waren das nur solche, will ich mal sagen, Transporte oder solche Kommandierungen, die unmittelbar in der Gaskammer endeten? Mir ist, wie gesagt, kein einziger Großtransport einer Selektion bekannt, der nicht diesen traurigen Weg gegangen und ist. Und Einzeltransporte? Mit Ausnahme dieses einen Transportes der Quarantäne-Fleckfieberbaracke, von der ich auf Buna sprach. Und der? Der ist nicht nachweisbar, nicht direkt in die Gaskammer ja. gegangen. Und die Einzelverlegung mit dem Sanka, diese Überstellungen, waren das auch letztlich Transporte in die Gaskammern oder waren das Überstellungen zu irgendwelchen anderen Zwecken? Es kam vor, dass zum Beispiel der SS-Arzt Dr. Fischer einige sehr junge Menschen direkt aussuchte. Wir konnten uns natürlich, da wir waren nicht dabei, aber wir konnten uns denken, zu welchen Zwecken der Versuche, die direkt mit dem Auftrag dann zusammengefasst wurde, ihr kommt in das Stammlager Auschwitz I. Uns ist bekannt, ohne dass ich leider in der Lage bin, einzelne Namen zu nennen, dass sie in Versuchen zu Versuche ja, bei, oder bei Versuchen ums Leben kamen und nicht um einfach dort im sogenannten Stammlager 1 zu arbeiten. Ja. Hat man denn auch mit dem Namen Überstellung Leute zum Beispiel in den Häftlingskrankenbau in Auschwitz verbracht? Mir ist das nicht bekannt. Die Selektionstransporte, die von Buna aus als Selektionen in dieser Form gingen, wie ich sagte, mit Ausnahme der Sankas, wo mir das also uns nicht in jedem Fall klar war, wie das jeden Tag vor sich ging, aber bei den großen Transporten war das klar, endeten in Birkenau im Gas. Ja, dann darf ich Ihnen hier einmal zwei Fotokopien überreichen, die von dem Herrn Rechtsanwalt Dr. Kaul beglaubigt worden sind und bei denen sich auch es sich handelt um Überstellungen, wobei der eine zum Röntgen und der andere zu einer dringenden Operation überstellt worden ist. Das ist absolut möglich, da es sich hier um unter dem Begriffen der Nationalität wahrscheinlich um sogenannte Reichsdeutsche handelte, ja, weil sonst gewöhnlich ein anderer Vorname, wie er von Globke vorgeschrieben war, mit zugesetzt wurde ja. auf diesen Listen. Unter diesen Umständen kann es möglich sein, dass Sie wirklich nach Auschwitz gegangen sind. Ja, also ich frage nur deshalb, weil auch hier das Wort Überstellungsmeldung benutzt worden ist und wir dahin belehrt worden sind, dass unter dem Ausdruck Überstellung nur die Verschickung ins Gas gemeint gewesen sei. Das dürfte im Prinzip also auch nicht nur kaum anders sein, es war so. Überstellung hieß, die Überstellung der Selektionstransporte ja, waren die Gastransporte und es gab weder einen anderen Begriff dafür noch eine andere Erklärung und leider war es uns also möglich, den Weg dieser Transporte nach einer bestimmten Zeit zu verfolgen und durch unsere Verbindungen zu den einzelnen Lagern zu erfahren, was aus den einzelnen Transporten geworden ist. Diese Überstellungen waren reine Gastransporte. Mir ist kein anderer Begriff dafür aus meiner Tätigkeit überhaupt bekannt. Ja, aber ich sagte bereits, bei mir stand ausdrücklich drauf, ja, als ich in KL, Auschwitz, Krankenbau, Überführung zur Mandeloperation und zurück. Ja? Überführung oder Überstellung? Überführung in den Krankenbau Buna, da ich als registrierter Häftling galt. Überführung in den Krankenbau KL Auschwitz und zurück zur Mandelsoperation. Mhm. Und dieses und zurück, das war praktisch die Rettung, weil das einem Befehl gleichkam. Mhm. Nun sagen Sie, die Leute, die da selektiert worden sind zum Zwecke ihrer Vernichtung, sind diese Leute denn direkt nach Birkenau gekommen oder sind sie erst nach Auschwitz gekommen? Diese großen Selektionen, ich spreche jetzt von diesen großen Selektionen, sind direkt mit dem von der Adjutantur angeforderten LKWs in Birkenau auch angekommen. Ja, also es wäre ja vollkommen unsinnig gewesen, wenn man diese Leute hätte vergasen wollen, dass man sie erst noch nach dem Stammlager nach Auschwitz gebracht hätte. Es kam ja darauf an, diese furchtbaren Selektionen in diesem Lager Buna dienten ja nur zu diesem Zweck der Auffüllung des Lagers mit neuen arbeitsfähigen Häftlingen. Die Lebenserwartung der Menschen war unter diesen Bedingungen ja mehr als kurz, wenige Monate. Und da es sich hier um einen Vertrag zwischen dem damaligen Konzern und der SS handelte, wurden diese Menschen also nicht jetzt aufgepäppelt. Das hätte man ja bei uns tun können, wenn man es hätte gewollt. Ja, nun möchte ich nur wissen, sind die Leute, die umgebracht werden sollten, nach Birkenau oder nach Auschwitz gekommen? Nach Birkenau. Nach Birkenau. Die großen Transporte nach Birkenau. Ich sagte bereits, ich kann keine echte Aussage machen, ob die Sankas, die einzelnen Sanka-Transporte, wo sie hingingen, ja, wie das im Einzelnen verlief, ob sie zuerst Auschwitz anliefen und dann direkt nach Birkenau. Dort, wo aber Tote drin waren, war es klar, gingen sie sofort nach Birkenau, da die Toten zuerst in der ersten Zeit mit Sankas abgeholt und abtransportiert wurden. Ja, nun, damit hier nichts Falsches ist. Bis zum 31. Dezember 1942 gilt, soweit ich in Erinnerung habe, das ist das letzte Datum, das diese von mir vorgelegten Urkunden tragen. Bis im 31. Dezember 1942 gab es aber noch keine Krematorien in Birkenau. Es wurde also, wenn vergast, in Auschwitz im Stammlager vergast. Hm. Ja, nun, Herr Zeuge, ich wollte jetzt gleich weiterfragen. Die uns hier vorliegenden Fotokopien, die lauten alle, oder wenigstens zum größten Teil, Überstellung nach Auschwitz. Und zwar steht bei dem einen zum Beispiel drauf das Wort Rückstellung. Und bei dem anderen steht zum Beispiel drauf, Häftlinge sind bis einschließlich mittags verpflegt. Alles ist nach Auschwitz überstellt, nicht nach Birkenau. Und meinen Sie, diese Transporte, die da vergast worden sein sollen, ich kann Ihnen gerade mal hier diese Fotokopien zur Einsichtnahme vorlegen, damit Sie sich selbst einmal darüber äußern, ob das diese Leute sind, die selektiert wurden. Ja. Und die Ihrer Meinung nach dann vernichtet worden sind. Das sind ganz eindeutig Transporte zur Vernichtung. Diese Begriffe allgemeine Schwäche, ja, und so weiter. Und waren die aussortierten Transporte zur Vernichtung. Wenn es Überführungen in den Krankenbau gewesen wäre, hätte bestimmt auf dieser oder jener Überführung, so wie bei mir drauf gestanden, in den Krankenbau des KL Auschwitz. Ja. So, da gebe ich kann jetzt hier nicht alle Einzelnen natürlich durchsehen, ja, aber schon aus der Beschreibung der Tatsache, der Gründe der Überstellung. Ich hatte Sie vorhin gefragt, ob Ihnen ein Befehl schriftlich oder mündlich bekannt gewesen sei, der diese Selektionen in dem Lager Buna oder Monowitz ausgelöst hätte. Sagen Sie, wer hat denn diese Selektion durchgeführt? Bei den Selektionen am Tor, da sprachen Sie von Rackers und von Schwarz. Wer hat aber die Selektionen im Krankenbau durchgeführt? Also wir wollen der Reihe nach vorgehen, zunächst die Selektion im Lager durchgeführt. Das war die zweite Art von Selektion, die Sie uns vorhin im Lager haben. War das zweimal im Jahre 43, wo auf allen Blocks SDG und SS-Arzt durch die Blocks gingen und alle Häftlinge sich nackend ihm vorstellen mussten. Ja, SDG, außer dem Neubert, als SDG haben Sie keinen kennengelernt dort? Es gab nur einmal eine Stellvertretung, Claire, der Angeklagte Claire, der einmal 14 Tage den SDG Neubert während des Urlaubs in Monowitz vertreten hat. Ja, sonst war Neubert alleiniger SDG dort. Es gab dann nochmal, glaube ich, am Anfang, in den ersten Jahren, also 42 auf 3, vielmehr 43, Anfang 43, eine Vertretung eines jungen Menschen, der auch dort nicht in Erscheinung getreten ist, dessen Namen ich heute nicht mehr weiß, der auch die Vertretung hatte. Die ganze übrige Zeit war Neubert dort SDG und ging kurz vor der Räumung des Lagers weg. Wohin, kann ich heute nicht mehr sagen. Kennen Sie einen Oberscharführer Locker? Locker. Die Unterschrift sehe ich hier gerade unter einer Überstellungsmeldung. Naja, ist ja nicht so wichtig. Jedenfalls, wissen Sie noch, wann Claire den Neubert vertreten hat, wann das ungefähr war? Ich glaube, das ist sehr schwer mit dem genauen Datum dafür, weil Claire dort eigentlich nur mehr einige Tage sich dort aufgehalten hat, ohne selbst irgendwie aktiv in Buna in Erscheinung zu treten. 44, ja? Ja, 44. Aber ich möchte mich auf das genaue Datum nicht ansehen. Das muss ja der Angeklagte Claire besser wissen wie ich. Ja. Wissen Sie, wer diese großen Selektionen im Lager angeordnet hat? Es ist so gewesen. Es gab viele Hinweise schon am Anfang des damaligen sogenannten Bauleiters des Buna-Werkes, Dürrfeld, dass die dort tätigen Häftlinge körperlich nicht ausreichend würden, die Arbeit dort zu leisten und arbeitsfähige Häftlinge zum Einsatz kommen sollten. Häftlinge, die vom Lager, vom Arbeits zurückkamen abends in den Krankenbau und Dürrfeld war sehr oft auf der Baustelle, sich sogar mit den Kapos unterhielt und solche Fragen aufwirft, waren Ausgangspunkte eigentlich für uns genau schon einschätzen zu können, wann die Selektionen begannen. Denn dann kam die Frage, neue Häftlinge zuzuführen aus dem Stammlager in Auschwitz zur Auffüllung des Kommandos und Austausch eben gegenüber den Todgeweihten. Ja, nun, wer hat denn nun angeordnet, dass diese zwei Selektionen, von denen Sie sprachen, zwei große Selektionen im Lager, dass sie durchgeführt wurden? Uns war bekannt, dass große neue Transporte in Auschwitz angekommen sein sollten und Teile dieser Häftlinge in das Buna-Lager kommen sollen. Das erzählten die SS-Leute, selbst also bei uns oben. Auch Neubert machte solche Bemerkungen innerhalb der Ambulanz. Und die Selektionen waren ja nicht so, dass sie nicht vorher angekündigt wurden. Man hatte ja keine Scheu, schon am Abend vorher zu sagen, dass am nächsten Tage alle diese Häftlinge vorzustellen sind. Und gleichzeitig ging das ja einher mit dem Auftrag an die Schreibstube, sich auf den Zugang von Häftlingen aus Auschwitz vorzubereiten. Ja. Und wer hat denn nun das angeordnet, diese Selektion, diese zwei großen Selektionen, von denen Sie sprachen? Ich kann darauf eine direkte Antwort nicht geben. Uns ist bekannt aus unserer Tätigkeit, dass diese Anordnung von der Stelle in Auschwitz kommen musste und auch kam, die gleichzeitig für die ganzen Zuführungen der Häftlinge verantwortlich war, weil das ja in Verbindung auch mit der sogenannten Gesamtstärke des Lagers eine Einheit darstellte. Mhm. Wer im Einzelnen diese Stelle in Auschwitz ist, kann ich nicht sagen. Wissen Sie auch etwas von Tötungen von Häftlingen mittels Injektionen und Phenolanspritzungen? Wir hörten davon, dass im Stammlager Auschwitz solche Tötungen vor sich gehen. Bei Ihnen in Buna ist in Gangbau nichts passiert. Von unseres, also gerade der damalige Lagerälteste Ludwig Wörl, ein sehr bewusster und offener Mensch, der großen Einfluss hatte, erzählte uns, dass angeblich dort versucht werden sollte, einmal so etwas Ähnliches wie in Auschwitz aufzuziehen, aber mit durch seinen Einsatz und Einfluss und alle anderen eben verhindert wurde, dass diese offizielle Tötungsform, wie sie in Auschwitz gang und gäbe war, auch in Buna angewandt wird. Wissen Sie oder kennen Sie den Namen des Angeklagten Höcker? Ich muss sagen, dass mir der Name nur irgendwie bekannt ist, aber ich kann zur Person Höcker selbst nicht sagen. Wissen Sie, wenn Sie zur Person nicht sagen können, dann wissen Sie auch nicht, was er für eine Tätigkeit ausgeübt hat und was er im Einzelnen getan hat. Ja, dann hätte ich keine Fragen mehr. Bitte schön. Herr Zeuge, können Sie sagen, wann Ludwig Wörl von Buna weggekommen ist? Ludwig Wörl war von Anfang an im Krankenbau, also als wir nach dem Krankenbau kamen, und muss in der ersten Hälfte 1943, glaube ich, in den Krankenbau als Lagerälster des Krankenbaus beziehungsweise Lagerälster nach Auschwitz gekommen sein. Genaues Datum kann ich nicht mehr dazu sagen. Mir ist das deswegen so im Gedächtnis, weil ein gewisser Häftling, Erik Eisler, und ja, der damals im Krankenbau war, zur politischen Abteilung nach Auschwitz gebracht wurde und ermordet wurde. Ich muss allerdings sagen, in Verbindung mit dieser Ermordung fiel der Name Boger. Ja. Dankeschön. Bitteschön. Herr Zeuge, Sie sagten uns vorhin, Sie hätten die Häftlingsnummer 70.110. Ja. Kam mit dem Transport auch ein hier vernommener Zeuge namens Eisenhändler nach Auschwitz. War der bei Ihrem Transport dabei? Aus Sachsenhausen, Eisenhändler, ja. Und ein Zeuge Löbner, kennen Sie den zufällig? Löbner ist mir nicht im Gedächtnis. Und kennen Sie einen Zeugen Wiener? Wiener? Ja. Ja, ist mir bekannt. Der hat auch eine ähnliche Häftlingsnummer wie Sie. Ja, haben ja. Wohl auch mit Ihrem Transport. Jawohl, ist mir bekannt. War das nun ein rein jüdischer Transport? Nicht ganz. Diesem Transport, das waren also in erster Linie jüdische Häftlinge. Es kamen aber auch, soweit ich mich heute noch entsinnen kann, eine Reihe sogenannter BV-Häftlinge mit. Da waren auch dabei? Ja, nicht? Die ja an und für sich gegen, nach der alten Lagerpraxis, ja, für die sogenannten Kommandohöhen als vorgesehen waren. Und Sie wurden auch als Jude geführt? Ich wurde nach 1939 als Jude geführt. Und hatten Sie ein rotes Dreieck dabei oder nur das ich hatte gelbe Strich? Nein, ich hatte das rote Dreieck. Als und den gelben Strich nach 1944 und vorher das gelbe Dreieck gegenläufig, jawohl. Ja. Dann eine ganz andere Frage. Ihnen ist wahrscheinlich bekannt, dass es in Birkenau, vor allen Dingen in Auschwitz I wohl nicht, auch nicht registrierte Häftlinge gab. Kamen solche auch nach Monowitz oder waren bei Ihnen in Monowitz die Häftlinge alle registriert? Es war bei uns bekannt und so, dass alles, was nicht registrierte Häftlinge sind, Häftlinge der Vergasung sind. Richtig, ja. Ja? Das ist bei richtig. Uns gab es keine nicht registrierten Häftlinge. Also in Monowitz gab es keine nicht das registrierten. Das waren alles registrierte Häftlinge. Ja. Dankeschön, habe ich keine Frage. Herr Staatsmann. Herr Reichsmann-Laumann. Ich würde gerne an diese letzte Frage anknüpfen, Herr Zeuge. Wo wurden denn die... Ich hatte erst den Herrn Aumann gefragt, hatten Sie Fragen gehabt? Ich hätte eine Frage. Ja, bitteschön. Herr Zeuge, haben Sie damals Schätzungen angestellt über die Zahl der Überstellten von Buna nach Auschwitz bzw. Birkenau? Ja. Die Zahl ging an die 80.000. 80.000? Ja. Das waren Schätzungen, die mir also heute in Gedanken sind. Des Gesamtumschlages allerdings werden wahrscheinlich darin enthalten sein, Zahlen der sogenannten Verlegungen in die anderen in die anderen Arbeitslager, so. Die dann mitliefen. Aber ich möchte bitten, damit ich hier nichts Falsches sage, ja? Ich meine, die Mordzahlen sind ja so oder so furchtbar, dass hierüber zweckmäßigerweise doch der Lagerschreiber Walter Blass gehört wird, der darüber aufgrund seiner Tätigkeit exakteste Auskünfte meines Erachtens nach geben müsste. Sie selbst, Herr Zeuge, können nichts darüber sagen, wie diese Zahl 26.000 im Kogonsbuch der SS-Staat zustande gekommen ist. Dort wird nämlich die Zahl 26.000 als Überstellungen, die den Tod gefunden haben, von Buna Monowitz nach Birkenau gefunden. Wenn Sie es nicht sagen können, sagen Sie mir ja oder nein. Ich kann es nicht sagen, aber es geht in die Zehntausende der Menschen, die also dort an der Arbeit zugrunde gingen und dann ermordet wurden. Ist erledigt, Herr Rechtsanwalt Rabe. Herr Dr. Kaul. Herr Zeuge, ich möchte an die letzte Frage des Herrn Satzrichters anknüpfen. Sie sagten, alle Häftlinge in Buna waren registriert. Wo wurden denn diese Häftlinge registriert? Erst einmal wurde jeder Häftling geführt aufgrund seiner Nummer, die entweder eintätowiert oder nicht eintätowiert war, in der Schreibstube des Lagers und in der politischen Abteilung. Wo bekam er denn seine Nummer? Die Nummer der Häftlinge, die Häftlinge bekamen in jedem Fall ihre Nummer bis zum Schluss vor ihrer Überführung in Auschwitz, das heißt in Auschwitz I. Und mit Ausnahme von ein oder zwei Transporte, ich will mich dort nicht festlegen, die einmal direkt auf die Rampe auf die Rampe Buna kamen. Das waren aber Ausnahmen. Als Erläuterung wurde gegeben, Auschwitz ist überfüllt und kann diese Massentransporte, insbesondere der ungarischen Häftlinge, nicht aufnehmen. Habe ich Sie also recht verstanden, durchgängig, abgesehen von diesen beiden Transporten, wurden die in Buna tätigen Häftlinge zunächst in Auschwitz im Stammlager registriert? Ganz klar, sie kamen dort mit ihrer Nummer im Stammlager Buna an. Und wurden vom Lager Auschwitz dann abgegeben nach Buna? So war es. Das war das Normale? Ja. Und nur diese beiden Transporte? Die waren ja auch von Auschwitz, sag ich mal. Ja. Seiner jedenfalls kam von Auschwitz. Ja, ja, seiner ja. Herr Zeuge sprach eben von... Sie kamen mit allen Sachen. Es war doch so, die Häftlinge, die von Auschwitz kamen, hatten schon ihre Häftlingskleidung oder nachdem eben keine Häftlingskleidung mehr existierte, älteste Zivilkleidung mit den roten Strichen und so weiter. Und waren ausgeplündert, das heißt, ihrer gesamten Habseligkeiten beraubt. Und jetzt gab es zwei Transporte, soweit ich mich entsinne, die direkt mit ihren Sachen, allerdings schon getrennt in Frauen, Männer und Kinder, also das heißt, es waren keine Kinder und keine Frauen dabei, in das Lager Buna direkt kamen, dort dann getrennt wurden, ja, und die Sachen dann dort abgenommen und so weiter und so weiter. Und wo kamen die her? Das waren in erster Linie ungarische aus Ungarn, Zuführungen aus Ungarn. Darf ich bitten, falls möglich, Herr Präsident, wir haben in unserem Beweisantrag, zu dem ich ja noch Erklärung abgeben wollte, 8. Mai 1964 ein Dokument 14 überreicht. In diesem In diesem Dokument 14, Nummer 14, das ist die Abschrift eines Fernspruches aus Oranienburg an den Kommandanten KZ Auschwitz. Da heißt es, betrifft Abtransport jüdischer Rüstungsarbeiter aus Berlin. Ich weise nochmals darauf hin, dass die jüdischen Rüstungsarbeiter aus Berlin, deren Transport gestern abrollte, auf jeden Fall arbeitsfähig erhalten werden müssen. Aus der Tatsache, dass sie in Berlin in der Rüstungsindustrie gearbeitet haben, ist ihre Verwendungsfähigkeit zu erkennen. Zunächst muss das Buna-Lager auf volle Höhe gebracht werden. Dabei bitte ich aber auf jeden Fall zu sorgen, dass das Auslagen nicht am üblichen Platz, sondern zweckmäßigerweise direkt beim Buna-Werk erfolgt. Ich erwarte somit in den nächsten Tagen eine wesentliche Steigerung des Bestandes im Buna-Werk. Gezeichnet Maurer, SS-Obersturmbannführer. Ich entnehme aus diesem Dokument, das Ihnen, Herr Präsident, vorliegt, im Zusammenhang mit der Aussage des Herrn Zeugen, dass das nur eine reine eine Ausnahme gewesen ist. Also Herr Rechtsanwalt Dr. Kaul, der Zeug hat uns eben gesagt, mit Ausnahmen von zwei Transporten, an die ich mich erinnere, kann ich nur sagen, dass alle Häftlinge, die dort in Monowitz waren, von Auschwitz kamen. Ja. Ich weiß nicht, was wir Ihnen noch mehr fragen sollen. Nein, ich wollte das eine klare Antwort gewesen. Ich wollte das nur, da der Herr Zeuge von mir geladen war, in Verbindung mit diesen Dokumenten, überhaupt in Verbindung mit den Dokumenten, die zu Buna stehen, wollte ich das in den Zusammenhang bringen. Das entspricht dieses Dokument 14. Ja, nur das können wir nachher im Plädoyer würdigen. Ich habe keine weiteren Fragen. Keine Fragen mehr. Hör ich mal, Dr. Laternse. Herr Zeuge, Sie sagten vorhin, dass Sie Minister für Industrie sind. Sind Sie für die gesamte Industrie zuständig? Ich dürfte die Frage an den Präsidenten stellen, warum diese Frage hier von Bedeutung ist. Sie haben hier nicht darauf geachtet, es geht wieder in der gleichen Form weiter. Ich lege ganz erheblichen Protest dagegen ein. Der Herr Zeuge ist nicht dazu da, diesen Provokationsversuchen des Herrn Laternser zum Objekt zu dienen. Ich bitte, die zurückzuweisen. Ich widerspreche dieser Frage, wie ich allen weiteren Fragen widerspreche, die lediglich diesen nun schon sattsam bekannten Provokationen dienen. Das ist übrigens eine Terminologie, wie man sie vielleicht in schlechten politischen Versammlungen hört. Es befinden sich jedenfalls keinerlei rechtliche Argumente darin. Ja. Ich habe die Frage gestellt, sind Sie für die gesamte Industrie zuständig? Sind Sie für die gesamte Industrie? Ich nehme an, dass Sie Verteidiger... Herr Vorsitzender, auch ich widerspreche dieser Frage. Gesamte Industrie zuständig? Einen Moment, mein Herr, ich muss mir die erstmal aufschreiben. So, widersprochen. Wollen Sie die Frage begründen, Herr Rechtsanwalt Dr. Laternse? Ja, das ergibt sich aus den nächsten Fragen. Es sind ja schon Widersprüche angekündigt. Es kommen noch mehrere Fragen, gegen die sicherlich Widersprüche. Es kommen noch mehrere Widersprüche. Ja, meine Herren, jetzt einer nach dem anderen. Jetzt ist der Herr Dr. Laternse an Wort und ich habe Sie gefragt, ob Sie die Frage begründen wollen. Denn zunächst ist nicht ersichtlich, inwieweit diese Frage im Zusammenhang mit diesem Verfahren steht. Aber die weiteren Fragen, die im Zusammenhang mit dieser Frage stehen, haben mit der Glaubwürdigkeit des Zeugen sicherlich eine wichtige Rolle zu spielen. Die nächste Frage lautet nämlich, sind Sie auch für die Bauindustrie zuständig? Ich möchte den Widerspruch noch begründen, Herr Vorsitzender. Auch ich möchte ausdrücklich hier betonen, dass es immer wieder auffällt und auch besonders in dieser Frage wieder, dass der Herr Verteidiger laufend das Forum dieses Gerichts hier missbraucht zu politischen Ausführungen. Und ich bin der Ansicht, dass dies der Würde dieses Gerichts nicht angemessen ist und möchte Sie bitten, das zu unterbinden. Ich finde, dass gerade die Gegenseite das tut. Nun, meine nächste Frage lautet, ich habe jetzt... Also sind Sie auch für die Bauindustrie zuständig? Ja, weiter. Dann ist schon geschehen, Herr Rechtsanwalt Doktor. Jetzt kommt die zweite Frage. Das ist ja schon die zweite. Das war schon die zweite. Ja. Sind Sie auch für die Bauindustrie zuständig? War die nächste Frage. Verständlich ist mir auch, aber dieser zweiten Frage widerspreche ich aus den gleichen Gründen. Sie stellt nichts dar, weiterhin dar als eine plumpe Provokation und hat insofern mit der... Also Sie haben widersprochen. Herr Vorsitzender, weisen Sie doch bitte den Ausdruck plumpe Provokation zurück. Ja, also das ist kein Ausdruck, der in den Gerichtssaal gehört, das Nein, ist richtig. Nein, das ist kein Benehmen, Nein. das ins Gerichtssaal gehört, Herr Präsident. Herr Rechtsanwalt Dr. Kaul, wir brauchen gar nicht so laut zu sprechen, denn wir haben eine gute Mikrofonanlage. Erstens, woraus jetzt. Oder wohin der Rechtsanwalt Dr. Laterne will mit seinen Fragen, weiß ich vorläufig noch nicht. Nur kann ich mir nicht vorstellen, worin eine Provokation liegen soll, und zwar eine plumpe Provokation, wenn ein Verteidiger fragt einen Zeugen, sind Sie auch für die Bauindustrie zuständig? Das ist doch an und für sich eine ganz unverfängliche Frage. Ob sie zu der Sache gehört oder nicht gehört, wird das Gericht nachher entscheiden. Die nächste Frage. Wenn einem normalen Zeugen gestellt, Herr Präsident, wäre diese Frage durchaus normal unter Umständen. Aber Sie werden gleich erleben, wie plump diese Provokation ist. Dann lassen Sie doch bitte uns das erst mal erleben. Sie sind aber, Sie haben tatsächlich prophetische Eigenschaften. Ja. Also, nun die nächste Frage. Sind Sie für die Bauindustrie zuständig? Ja. Nächste Frage. Wenn Sie für die Bauindustrie zuständig sind, haben Sie dann auch die Planung für die Berliner Mauer gemacht? Sind Sie sich nun darüber klar, Herr Präsident, was für eine gemeine Provokation das ist? Und ich bitte das zurückzuweisen, Herr Vorsitzender, gemeine Provokation. Denn ich wenn der Zeuge, die nächsten Fragen kommen noch. Ja, wenn ein Zeuge, wenn ein Minister der sowjetbesetzten Zone, der stellt ihn hier ab. Na, nun haben wir ja wohl die Provokation erlebt, Herr Präsident. Also, meine Herren, wollen wir den Herrn Dr. Laterne die nächste Frage stellen lassen? Haben Sie bei dem Beschluss Ihrer Regierung mitgewirkt, die Mauer zu bauen? Ich widerspreche dieser Frage aus den gleichen Gründen. Ja. Ja, denn wenn er es getan hat, die Begründung gebe ich jetzt, denn wenn er es getan hat, ist es ein unglaubwürdiger Zeuge. So, nun denn die nächste Frage. Haben Sie auch bei dem Beschluss Ihrer Regierung mitgewirkt als Minister, den Schießbefehl für die Mauer abzugeben? Na, nun sind wir ja dabei. Ich widerspreche dieser Frage aus den gleichen Gründen. Ich brauche nicht zu sagen, welche widerwärtige Provokation in all diesen Fragen liegt. Ja, widerwärtig ist das Schießen und das Geben des Schießbefehls und nicht das Feststellen, ob einer daran beteiligt ist. Lassen Sie weiter politische Ausführungen zu hier? Sie haben damit begonnen, also politische die Ausführungen Frage zu machen. Ist gestellt, ist widersprochen. Nächste Frage, bitte. Ist die Frage aufgenommen, ob dieser Zeuge auch bei dem Beschluss mitgewirkt hat, Schießbefehl für Flüchtlinge an der Mauer zu geben? Jawohl. Ja. Die nächste Frage. Wer hat noch dabei mitgewirkt? Weiter. Ich widerspreche dieser Frage aus den gleichen Gründen. Herr Vorsitzender, ich bitte dem Nebenklägervertreter, das Lachen zu verbieten. Ja, also gelacht wird hier nicht. Ich meine, ich bedauere außerordentlich, dass wir diese Auseinandersetzungen haben, aber da vor Gericht kann das nicht zugelassen werden. Wir müssen uns bemühen, die Sache ernsthaft zu Ende zu bringen. Wer hat noch dabei mitgewirkt? Nächste Frage. Ja. Sind Sie Altkommunist? Ich bitte, diese Frage näher zu präzisieren, da sie bereits an sich ja beantwortet ist. Der Zeuge hat erklärt, dass er bereits im Jahre 1933 festgenommen wurde aufgrund seiner politischen Tätigkeit und dann von einem dieser Nazi-Gerichte zunächst zu 8 Jahren, zu 6 Jahren Zuchthaus verurteilt wurde, dann weiter verurteilt wurde. Ich habe an sich keinerlei... Er hat vorhin von einem Freispruch geredet. Hier hat denn jetzt Herr Kaul zu blechen. Nein, das war nein, der das nicht. Er hat nur widersprochen und seinen Widerspruch begründet. Ja. Also, er widerspricht dieser Frage. Weiter, nächste Frage. Seit wann sind Sie Mitglied der Kommunistischen Partei? Ist auch bereits beantwortet. Nein, ist nicht beantwortet. Ist beantwortet, ist, ich widerspreche dieser Frage, sie ist beantwortet durch die eingehende Darlegung des... Der Zeuge hat bisher nach meinem Dafürhalten von Kommunistischer Partei noch kein Wort gesagt. Und er hat erklärt, dass er deswegen verurteilt worden ist. Nein, er hat gesagt, er sei wegen politischer Dinge verurteilt. Also, ich ziehe diesen Widerspruch zurück. Es ist nur eine Ehre, sich so verhalten zu haben, wie sich der Zeuge vor 33 im Widerstand gegen den Narzissmus wenn und Sie während 33 Wenn Sie Ihren Widerspruch zurückziehen, jawohl, Herr Rechtsanwalt Dr. Kraus, ist eine weitere Begründung nicht erforderlich. Danke. Eine Edel ist gerade Herr Dr. Laternze am Wort und nachher kommen Sie ans Wort. Muss ich sagen, Herr Direktor, das ist auch für uns sehr lästig, wenn der Herr Kollege Kaul mit Tonstärke, mit einer überreichen Tonstärke hier sich produziert. Ich hätte das doch. Nur das Wort produzieren würde ich aber doch immerhin. Also, meine Herren. Naja, also solche Ausdrücke müssen Sie schon hinnehmen, der Sie von Gemeinde. Herr Rechtsanwalt Dr. Laternzer, bitte keine persönlichen Unterhaltungen untereinander. Sie wissen, dass ich das nicht schätze. Ja. Nun bitte Ihre nächste Frage. Die Gefahr besteht ja auch nicht, weil ich mich mit Herrn Kaul nicht Ihre nächste Frage, bitte. Waren Sie schon Mitglied der kommunistischen Jugendverbände und von wann ab? Wird dieser Frage widersprochen? Nein, ich habe ja bereits die Begründung, warum ich meinen Widerspruch zurückgezogen habe, dargelegt. Das bezieht sich auch darauf. Ja. Ihr Widerspruch bezieht sich auch darauf? Nein, die Begründung, dass nicht. Also die Frage wird nicht widersprochen. Wollen Sie die, wie ist das, Herr Zeuge? Waren Sie schon Mitglied der kommunistischen Jugendverbände früher? Jawohl. Jawohl. Ja, und seit wann? Ich bin seit 1929 sowohl Mitglied der Kommunistischen Partei und des Kommunistischen Jugendverbandes. Das heißt, ich bin mit 16 Jahren ausnahmsweise, trotzdem das Alter 18 Jahre damals war, Mitglied der Kommunistischen Partei geworden. Herr Zeuge, ich muss nun noch fragen. Also damit sind ja alle Fragen beantwortet, die auch nicht beanstandet waren. Er sagt seit 1929 Mitglied der KPD und vorher schon Mitglied der Jugendverbände. Nun sprachen Sie von gerichtlichen Verfahren. Sie haben aber nicht gesagt, mit welchem Urteil diese erste Verhandlung geendet hat. Jawohl. Nein, das hat er nicht gesagt. Ja, ich spreche gar nicht mit Ihnen. Jawohl, ich widerspreche dieser Frage. Der Zeuge hat bereits erklärt, dass er, dass er bei dem ersten Urteil verurteilt wurde, hat sogar die Strafende angegeben. 33 verhaftet, 34 Verurteilung bis 36. Bis 39. Oder bis 39. Welche Strafe wurde gegen Sie erkannt und aus welchem Grunde? Ich wurde verurteilt zu 6 Jahren Zuchthaus. Wegen erstens Vorbereitung zum Hochverrat und Beteiligung am aktiven Widerstand gegen die faschistischen Provokationen im Februar 1933 in Hamburg. Im Februar 1933 erging dieses Urteil? Nein, im 34. Ach, 34. 34. Ja, bis jetzt ist das doch nicht gesagt. 34. Das ist gesagt worden. Das ist gesagt worden. Und waren Sie jetzt nach dem Kriege auch in der Volkspolizei? Ich möchte ganz klar sagen, dass ich nicht bereit bin, hier Fragen über meine Tätigkeit nach 1945 zu beantworten. Die sind bekannt, auch Ihren zuständigen Organen und Stellen, mit denen wir letzten Endes ja Ihren Stellen. Meine Aussage bezieht sich auf alle Fragen, die im Zusammenhang stehen, entsprechend der Strafprozessordnung der Deutschen Demokratischen Republik, auf alle Fragen, die mit im Zusammenhang stehen mit meiner Tätigkeit oder mit meiner Haftzeit und die dazu dienen, dem Prozess hier zur wirklichen Wahrheitsfindung mit zu verhelfen. Herr Rechtsanwalt Dr. Kaul, wir können hier nicht alle durcheinander sprechen, nicht? Eben hat der Zeuge einen Satz begonnen und ich bitte ihm wenigstens die Möglichkeit zu lassen, seinen Satz zu beenden. Aber da das kein Geheimnis ist, ja, gibt es keinen Zweifel, dass ich selbstverständlich hier ohne weiteres sage, dass ich Angehörige auch der deutschen Volkspolizei in der Deutschen Demokratischen Republik, ich muss das berichtigen, damals noch sowjetische Besatzungszone war. Ja, welchen Rang haben Sie in dieser Volkspolizei gehabt? Entschuldigung, Herr Zeuge, nun wird widersprochen, weiter. Ja. Und wo waren Sie eingesetzt als Volkspolizist? Aus den gleichen Gründen. Waren Sie auch an der Zonengrenze eingesetzt? Wird widersprochen aus den gleichen Gründen. Eingesetzt. Auch an der Zonengrenze eingesetzt. Noch kurz etwas Folgendes. Sagen Sie mal, Sie sind ja als Mitglied der Regierung der SPZ, sind Sie ja über die allgemeinen der Deutschen Demokratischen Republik. Das sagen Sie, Sie sagen DDR und ich sage SPZ. Werden drüben auch Prozesse dieser Art geführt? Ich widerspreche aus den gleichen Gründen. Ach so, also widersprochen. Aha. Ja, das wissen Sie. Weiter. Und wissen Sie, warum das Ehepaar Rum als Zeugen nicht hierher gelassen werden, während Sie die Genehmigung zum Auftreten als Zeuge bekommen haben? Die Frage ist beantwortet, sehr eingehend beantwortet. Es liegt ein Brief des Herrn Generalstaatsanwalts der Deutschen Republik vor. Ja, also ich widerspreche der Frage aus den gleichen Gründen. So, ja. Ich habe dann vorläufig keine Fragen mehr. Ich bitte nunmehr über die Zulässigkeit dieser Fragen zu entscheiden. Jawohl. Vorsitzender, ich würde die von mir vertretenen Nebenkläger sagen, dass ich mich dem Widerspruch in vollem Umfang anschließe, da durch Herrn Laternser sachfremde politische Momente in diese Verhandlung hineingetragen werden und die von ihm gestellten Fragen in gar keiner Weise dem ernsten Hintergrund dieses Prozesses entsprechen und in keiner Weise der Wahrheitsfindung und der Wahrheitsförderung dienen können. Ich muss dem mit Nachdruck widersprechen. Selbstverständlich ist die Frage der Glaubwürdigkeit eines Zeugen von erheblicher Bedeutung. Infolgedessen müssen diese Fragen nach meiner Meinung zugelassen werden. Herr Rechtsanwalt Dr. Egger. Herr Zeuge, wird auch in der Ihnen unterstehenden Industrie die Arbeitskraft von politischen Häftlingen ausgenutzt? Nach diesem schwachen, dieser schwachen Parallele widerspreche ich genauso. Aus den gleichen Gründen, wie ich den Fragen des Herrn Laternser widersprochen habe. Es hat also absolut nichts zu tun. Mich wundert die Parallele nicht. Wir sind sie gewohnt. Ich widerspreche den, möchte aber im Allgemeinen noch einen Satz hinzufügen, der mir zur Begründung doch sehr wesentlich erscheint und den ich übernehme aus den kurzen Darlegungen des Herrn Kollegen Ormond. Es ist entsetzlich bedrückend, dass die Sühne eines Verbrechens, wie es die Weltgeschichte noch nicht erlebt hat, zu diesen Dingen benutzt wird. Ich bitte das Gericht insoweit, in seiner Haltung dem Ausdruck zu geben. Herr Vorsitzender, ich darf darauf noch was sagen. Und es ist erdrückend, die Impertinenz, mit der der Nebenklägervertreter Dr. Kaul hier aufzutreten wagt. Was würde geschehen, wenn einer von uns Anwälten vor einem ostdeutschen Gericht so aufzutreten wagt? Also Herr Rechtsanwalt Dr. Laternser, derartige Ausdrücke muss ich zurückweisen. Die gehören nicht hierher und es sind nicht erforderlich. Wir machen eine Pause bis um 10:30 und werden dann über die Anträge entscheiden. Mit folgender Begründung. Mit folgender Begründung. Es besteht der dringende Verdacht, dass dieser Zeuge als Mitglied der Regierung der SPZ an dem Erlass für den Schießbefehl an der Mauer mitgewirkt hat. Dann ist er Schreibtischtäter hinsichtlich der Morde, die an der Mauer begangen worden sind. Es werden dauernd Ermittlungen angestellt, wer an diesen Taten von hier aus Ermittlungen angestellt, wer an diesen Taten beteiligt ist. Und nun haben wir mal einen Beteiligten. Und ich beantrage, ihn vorläufig festzunehmen. Bitte schön, Herr Dr. Eggert. Ich schließe mich dem Antrag an. Herr Vorsitzender, ich glaube, für jeden ernsthaften, verantwortungsbewussten Prozessbeteiligten erübrigt es sich ein Wort noch zu diesem Bemerkungen zu machen. Und ich glaube, und ich gebe der festen Erwartung Ausdruck, dass das Gericht schon in der Form der Ablehnung dieser Dinge, ich möchte noch nicht einmal für diese Sudelei Antrag sagen, Ausdruck geben wird, zu welchem Zwecke wir hier zusammengekommen sind, was die Bedeutung dieses Verfahrens ist und was es bedeutet, dieses Verfahren in einer derartigen Weise zu beschmutzen durch das, was der Herr Laternser Anträge nennt, was der andere Rechtsanwalt, dem der andere Rechtsanwalt weitergibt. Wir haben hier ein sehr ernstes, aber eben ein rechtsstaatliches Verfahren. Und wir haben den Eindruck, dass von bestimmter Seite dieses Verfahren zu politischen oder aus politischen Gründen ausgenutzt wird. Ich schließe mich dem Antrag des Herrn Kollegen Laternser an. Ja, meine Herren, nur gibt die Strafprozessordnung dem Gericht keine Handhabe. Die einzige Möglichkeit steht im § 183 des Gerichtsverfassungsgesetzes, wo zu lesen ist, wird eine strafbare Handlung in der Sitzung begangen, so hat das Gericht den Tatbestand festzustellen, der zuständigen Behörde das darüber aufgenommene Protokoll mitzuteilen. In geeigneten Fällen ist die vorläufige Festnahme des Täters zu verfügen. Dieser Fall liegt hier nicht vor. § 127 der Strafprozessordnung käme auch noch in Frage, ja. Herr Vorsitzender. Denn jeder Staatsbürger ist berechtigt, ja, einen dringend verdächtigen Täter festzunehmen, ja, und der Polizei zu übergeben. Ja. Und schließlich würde man, also jedenfalls von meinem Standpunkt aus, auch erwarten können, dass die Staatsanwaltschaft sich zu diesem Antrag äußert. Ja. Ich habe, Herr Präsident, noch die Möglichkeit und die Notwendigkeit, zu den Ausführungen des Herrn Rechtsanwalts Naumann Stellung zu nehmen. Herr Rechtsanwalt Naumann, der Beginn der Ausführung ließ mich, wenn auch zweifelnd, vermuten, dass er meinen Darlegungen beitreten würde. Der Herr Rechtsanwalt Naumann hat erklärt, wir haben hier den Verdacht, dass dieses Verfahren zu politischen Zwecken ausgebeutet wird. Ja. Darf ich auf Folgendes hinweisen? Unbeschadet der Stellung der Tätigkeit des Herrn Zeugen. Der Zeuge ist als wirklich dokumentarisch von den Nazi-Gerichten bestätigter Widerstandskämpfer gegen den Nazismus. Hier hat dieser Ausdruck also wirklich einmal die Form, einen tiefen Inhalt, der ihm sogar bestätigt wurde durch das Hanseatische Oberlandesgericht. Hat er praktisch von 33, ist er von 33 bis 45 der Freiheit beraubt gewesen. Bis 39 sozusagen, um den Ausdruck zu gebrauchen, in einem Formalrecht, durch ein formalrechtsstaatliches Verfahren, wie Sie ja die Dinge nennen, anschließend durch ganz einfachen Gewalt- und Terrorakt. Der Zeuge war von, wir haben gehört, von 39 bis 42 in Sachsenhausen, von 42 bis zum Schluss in Auschwitz und dann anschließend noch in Buchenwald. Er unterzieht sich im Interesse der Wahrheitsfindung der schweren Aufgabe, nach hier zu kommen, um an dieser Wahrheitsfindung mitzuhelfen. Ich möchte sagen, als Träger des Beweisantrages glaube ich, nicht zu weit zu gehen, wenn ich sage, wir würden sehr beglückt sein, wenn wir von den von der Verteidigung geladenen Zeugen gleichfalls so objektive und abgewogene... Ja, wir wollen hier keine Plädoyers halten. Entschuldigung, ich nehme Stellung zu dem Antrag des Herrn Rechtsanwalt Naumann. Ja, Sie würdigen aber das Beweisergebnis. Der Herr Rechtsanwalt Naumann hat durch seinen Antrag unterstellt, als ob die Ladung des Zeugen zu politischen Zwecken erfolgt ist. Deswegen habe ich dazu Stellung zu nehmen. Der Herr Zeuge hat sich diesen Dingen unterzogen. Bestimmt nicht, um in einer derartigen Weise diskriminiert und angepöbelt zu werden. Und ich wiederhole noch einmal, Herr Präsident, wenn Sie diesem Verfahren den Charakter halten wollen, den es haben muss, dann muss in der Ablehnung dieser Anträge nicht nur mit der reinen formalen Hinweis, dass die Strafprozessordnung gar keinen Raum dafür lässt, für derartige Anträge, das wissen, weiß ja jeder, der im zweiten Semester Strafprozess hinter sich gebracht hat, sondern wenn das Gericht, meine ich, die tatsächliche im Interesse der Rechtsfindung und im Interesse der Erhaltung des Charakters dieses Verfahrens die Pflicht hat, schon durch die Form der Ablehnung kundzutun, was es von diesen Anträgen hält. Und das sind gar keine Prozessanträge. Ganz kurz noch zur Rechtsgrundlage, Herr Vorsitzender. Das kommt also im dritten Semester aber sicher vor. § 127 Absatz 2. In dieser Bestimmung der Strafprozessordnung, da steht drin, die Staatsanwaltschaft und die Polizeibeamten sind bei Gefahr im Verzug. Auch dann zur... Unterbrechen Sie mich nicht. Auch dann zur vorläufigen Festnahme befugt, wenn die Voraussetzungen eines Haftbefehls oder eines Unterbringungsbefehls vorliegen. Das Recht, das die Staatsanwaltschaft und die Polizeibeamten haben, hat selbstverständlich ein Schwurgericht auch. Es fragt sich nur, ob § 127 im Übrigen gegeben ist, also ob die Voraussetzungen für das Vorliegen eines Haftbefehls gegeben sind. Und die Voraussetzungen sind gegeben. Es liegt einmal dringender Tatverdacht der Mittäterschaft oder Beihilfe am Morde vor. Und es liegt auch Fluchtgefahr vor, denn es ist mit Sicherheit anzunehmen, dass dieser Zeuge heute Abend nach der SPZ wieder ausreisen wird. Nein, morgen nach der Deutschen Demokratischen Republik. So. Also, meine Herren, jetzt ist das Thema erschöpfend geregelt und beredet, und wir wollen jetzt zur Sache wieder übergehen. Es wird zunächst folgender Beschluss verkündet. Die Fragen des Rechtsanwalts Dr. Laternser an den Zeugen. Erstens, sind Sie für die gesamte Industrie zuständig? Zweitens, sind Sie für die Bauindustrie zuständig? Drittens, wenn ja, haben Sie an der Planung für die Berliner Mauer mitgewirkt? Nächste Frage, haben Sie mitgewirkt, die Mauer zu bauen? Nächste Frage, haben Sie auch bei den Beschlüssen Ihrer Regierung mitgewirkt, durch die der Schießbefehl herausgegeben worden ist? Nächste Nummer, welchen Rang bei der Volkspolizei haben Sie eingenommen? Nächste Frage, wo waren Sie eingesetzt, auch an der Zonengrenze? Und nächste Frage, wissen Sie, warum die Eheleute Rump keine Ausreisegenehmigung bekommen haben? Sowie die Fragen des Rechtsanwalts Dr. Eggert, werden drüben auch Prozesse dieser Art geführt, geführt und wird auch in der Ihnen unterstellten Industrie die Arbeitskräfte der Häftlinge ausgenutzt, werden als nicht zur Sache gehörig zurückgewiesen. Im Übrigen wird verlesen der Brief des Generalstaatsanwalts. So, wir können zunächst den Zeugen entlassen. Es werden noch Fragen gestellt von Seiten Claire. Herr Präsident, ich möchte nur erklären, dass ich in keiner Zeit vertretungsweise in Buna Dienst gemacht habe. Ja, nicht als Vertreter des Neubert. Nein, nicht als Vertreter des Neubert, noch kein anderer. Ich habe in Buna nie vertretungsweise Dienst gemacht. Auch nicht als Desinfektor? Nein. Sind sonst noch Erklärungen abzugeben, Fragen zu stellen? Wenn nicht, wird der Zeuge zu beeidigen sein, werden Anträge für seine Beeidigung gestellt, dann ist der Zeuge zu beeidigen.